Die Saufziege mit dem Kolibri-Herz. Ah. Ja. Ich bin ein Schluckspecht, Saufziege, träge und breit. Doch geh zum Rap, werd ich hier mal zu. Jene am Mic, beiße mich fest, lass nicht los, beim zerlege den Beat. Ein Raubtier auf Biosch, meine Ernährung, Musik, Ritzel, Hitze auf Papier. Da kicke die Reime und mutier. Zum Arbeitstier töte man Schweine und kapier. Nicht was ihr geht, Rapper komm wie ein Balanlang. Unbeholfen, ihr wollt dicke Fische, man geht Karpfen fangen. Ich bin unbekannt, halt mich raus, schraub am Rap. Mach auf Ackergau, zieh den Karren aus dem Dreck. Tracks mit Konzept, mit Durchblick wie Adleraugen. Hot so viele Parts, man, da würden sogar Lama steigen. Trau dich ins Gehege und du wirst zerfleischt, ich mein. Mit nur einer Line, weil diese zu reichen scheint. Schreibt mein scheiß Flow im Parko, geht gerade ab. Ihr Maden fühlt euch groß, real geht gar nichts ab. Yeah. Dein Rap ist schummt ohne jeden Sinn. Man, ihr Rapper seid wie Maulwurf, Untergrund doch eben blind. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, schreib, glaub an mein Herz. Euer Affenzirkus nervt nur nicht mehr. Dein Rap ist schummt ohne jeden Sinn. Man, ihr Rapper seid wie Maulwurf, Untergrund doch eben blind. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, denn wenn Covid abherrscht, gibt es Rap bis zum Anschlag wie Kolibri-Herz. Taten, nicht Worte, Gedanken werden in Parts gepackt. Dual glatt ich ranzer, weil ich noch Eck und Kanten hab. Rangklotz wie Sau. Und ich hab Strophen satt, flieg über Beats, du schießt nur wieder den Vogel. Ich bleib dabei, obwohl ich weiß, kann ein Kreta nach. Mach einfach Sound, geh meiner inneren Pferde nach. Ich bin die Pferdelunge, atme nur ein, was ich sag, ist alles wahr. Wie Papagei labert alles nach. Rings auf dem Punkt, keine falsche Welt wie Falkencrest. Hör Rap doch für mich auf, ein Kuckuckskind im falschen Nest. Ich bin Gedankennetze, halt liegende Pferde fest. Mach mein Ding, bleib entspannt, hinten wird der Erpel fest. Da war Speed, dickes Brett, Parts, die entspannt kommen. Wie Nilkrokodile, doch am Start, wenn's drauf ankommt. Dein Rap ist schummt ohne jeden Sinn. Man, ihr Rapper seid wie Maulwurf, Untergrund doch eben blind. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, schreib, glaub an mein Herz. Euer Affenzirkus nervt nur nicht mehr. Dein Rap ist schummt ohne jeden Sinn. Man, ihr Rapper seid wie Maulwurf, Untergrund doch eben blind. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, denn wenn Covid abherrscht, gibt es Rap bis zum Anschlag wie Kolibri-Herz. Dein Rap ist schummt ohne jeden Sinn. Man, ihr Rapper seid wie Maulwurf, Untergrund doch eben blind. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, schreib, glaub an mein Herz. Euer Affenzirkus nervt nur nicht mehr. Dein Rap ist schummt ohne jeden Sinn. Man, ihr Rapper seid wie Maulwurf, Untergrund doch eben blind. Ich mach mein Ding, bleib entspannt, denn wenn Covid abherrscht, gibt es Rap bis zum Anschlag wie